Kapitel 3. Die Fähigkeit entwickeln, Gottes Stimme zu hören. Nachstehend ein paar einfache Schlüssel, die uns helfen werden, die Fähigkeit zu entwickeln, Gottes Stimme zu hören. Erster Schlüssel: Wenn du betest, rede nicht nur zu Gott. Teile Gott dein Herz mit und dann bitte Gott, zu dir zu sprechen. Schreibe Dinge für dich selbst nieder und lerne aus der Erfahrung heraus, wann Gott gesprochen hat und wann deine eigenen Gedanken gesprochen haben. Führe ein Tagebuch, das wird dir helfen, zwischen deinen eigenen Gedanken und dem Sprechen Gottes zu unterscheiden. Denke daran, es braucht Zeit, diese Fähigkeit zu entwickeln. Die meisten Christen beten, aber sie lernen nicht, mit Gott zu kommunizieren, das bedeutet sprechen und zu hören. Sei nicht wie das Paar, das vor Gericht kam, weil sie sich scheiden lassen wollten. Als der Richter nach dem Grund für die Scheidung fragte, sagte die Ehefrau, dass ihr Ehemann ihr in 19 Jahren niemals gesagt hatte, dass er sie liebe und dass sie das nicht mehr aushalten könne. Als der Richter den Ehemann fragte, ob das wahr sei, bestätigte er es. Völlig erstaunt fragte der Richter, warum er seiner Frau nie gesagt hätte, dass er sie liebe. Er sagte, er hätte seit 19 Jahren versucht es zu sagen, aber sie war nie ruhig und hörte zu, so hatte er keine Chance zum Reden. Zweiter Schlüssel: Wende deinen Glauben an, wenn du vor Gott kommst. Gott verspricht uns in seinem Wort, dass wir ihn, wenn wir ihn suchen, auch finden werden. Er wünscht sich, dass wir ihn mit ganzem Herzen suchen und er garantiert uns in seinem Wort, dass wir, wenn wir es tun, ihn finden werden. Gottes Versprechen sind wahr, Gott lügt nicht. Wir müssen glauben, dass er alles, was er sagt, auch meint. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja. Fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, Jeremia 29, 13. Er verspricht uns auch, dass, wenn wir uns ihm nähern, er sich uns nähert. Naht euch Gott. Und er wird sich euch nahen, Jakobus 4, 8. Komm im Glauben und der Zuversicht, dass Gott bereit ist, dir zuzuhören und teile ihm dein Herz mit. Dritter Schlüssel: Fühle Gottes Herz, höre nicht nur seine Stimme. Wenn es um das Hören von Gottes Stimme beim Prophezeien geht, müssen wir etwas sehr Wichtiges lernen. Obwohl Gott es liebt, seinen Kindern Informationen zu geben, möchte er, dass wir sein Herz fühlen. Erinnere dich, Gott kommt es auf eine Beziehung mit uns an, und wenn wir nur Informationen von ihm wollen, werden wir oft den Sinn der Prophetie verpassen und können uns in große Gefahr begeben. Bei Prophetie geht es nie um uns, wie gut wir dabei zur Geltung kommen oder wie wunderbar wir prophezeien können. Es geht um Gott, der sein Herz seinen Kindern vermitteln will. Einmal zu Beginn unserer Ehe sprach meine Frau mit mir und plötzlich sagte sie, du hörst mir nicht zu. Ich versicherte ihr, dass ich zuhörte und wiederholte ihre letzten vier Sätze fehlerlos. Sie erwiderte unverzüglich, aber du hörst mir immer noch nicht zu. Als ich darüber nachdachte, was sie behauptete, musste ich eingestehen, dass sie recht hatte. Ich hatte die Informationen gehört, aber nicht versucht, ihr Herz zu verstehen. Das hat die Kommunikation in unserer Ehe verändert. Auf dieselbe Art und Weise müssen wir immer versuchen, Gottes Herz zu fühlen, und dann werden wir auch lernen, seine Stimme deutlicher zu hören. Vierter Schlüssel: Konzentriere dich auf Gott mit Danksagung und Anbetung. Zu oft ist unser Fokus nur darauf gerichtet, Gott zu sagen, was wir brauchen, anstatt auf Gott selbst zu schauen. Das Wort sagt, dass wir in seine Gegenwart dadurch kommen, indem wir uns auf ihn ausrichten. Wenn wir durch die Tore in die Gegenwart Gottes gehen, sollten wir ihm danken, und dadurch wird unser Fokus von uns auf ihn gerichtet. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen, Psalm 104. Ich habe herausgefunden, wenn ich nicht fokussiert bin und meine Seele und Sinne lauter schreien als mein Geist, dann muss ich einfach nur meinen Fokus von mir wegnehmen und auf Gott richten. Fang an, Gott zu loben und zu preisen, dann stille deine Seele und höre auf den Geist Gottes in dir. Fünfter Schlüssel: Bete im Geist. Die Schrift lehrt uns, dass wir, wenn wir in Zungen beten, uns selbst aufbauen. Die Bedeutung von diesem Wort ist, dass wir uns selbst aufrichten, es bedeutet auch reparieren. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst, wer aber weiß sagt, er baut die Gemeinde erster. Korinther 14, 4. Wenn wir in Zungen beten, was jeder Gläubige regelmäßig tun sollte, wird unser Geist erbaut und sensibler gegenüber dem Geist Gottes in uns. Paulus hat dies verstanden und sehr viel in Zungen gesprochen. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle Erste. Korinther 14, 18. Nachdem wir Gott durch unseren Geist hören, müssen wir sicher machen, dass unser Geist konstant erbaut und angereichert ist. Ich verbringe viel Zeit mit Zungengebet, Es hilft mir, mich von außen nach innen zu fokussieren und Gottes Stimme besser zu hören. Sechster Schlüssel, nimm dir Zeit zum Zuhören. Geh nicht eilig aus Gottes Gegenwart, sobald du dein Gebet beendet hast. Sitze ruhig und warte darauf, dass dein Geist Gottes Geist sprechen hört. Als ich ein Kind war, wollte ich meinem Vater immer mit Reparaturen rund ums Haus helfen. Mein Vater ist ein sehr guter Handwerker und kann alles reparieren. Oftmals, als ich ihm half, sagte er mir, dass ich in die Garage gehen sollte, um ein bestimmtes Werkzeug zu holen. Ich hatte es immer eilig und rannte los, bevor er mir genau erklären konnte, was er brauchte und wo ich es fände. Ich kam frustriert zurück und sagte ihm, das Werkzeug sei nicht in der Garage. Er erklärte mir einmal mehr, dass er mir genaue Anweisungen geben wollte, aber ich konnte nicht warten, bis er es getan hatte, stattdessen lief ich von ihm weg und hörte nicht, was er mir sagen wollte. Genauso sind viele Christen mit Gott. Sie beten und erzählen Gott alles, dann stürmen sie aus seiner Gegenwart. Siebter Schlüssel, höre von innen heraus, nicht von außen. Wir hören mit den Ohren unseres Herzens, unserem Geist. Unsere Sinne sind nur das Transportmittel, sie verleihen unserem Geist Ausdruck. Genauso, wie du deine natürlichen Sinne und deinen Körper brauchst, um Liebe auszudrücken, Berührung, Sprache, etc., brauchst du deine Sinne, um deinem Geist Ausdruck zu verleihen. Aber das Hören kommt von innen heraus. Es ist sehr wichtig, dies zu verstehen. Manche Menschen lehren, dass du einfach alles sagen sollst, was dir in den Sinn kommt, es wäre Gott, der zu dir spricht. Ich denke, dass dieser Glaube sehr gefährlich ist und uns für Täuschung öffnet. Wir glauben dann, dass alles, was uns in den Sinn kommt, Gottes Sprechen ist, aber es gibt natürlich auch noch unseren natürlichen Sinn, unsere fleischlichen Gedanken und auch dämonische Einflüsse. Unsere Gedanken sind das Schlachtfeld und der Feind wird versuchen, Zutritt zu bekommen. Darum müssen wir lernen, von unserem Geist tief in uns zu hören. Über die natürlichen Sinne wird die Offenbarung transportiert, wie zum Beispiel über unsere Sprache, aber der Ursprung kommt von tief innen heraus, aus unserem Geist, den wir dann durch unsere Sinne ausdrücken. Manchmal lesen wir die Bibel, und das ist gut, weil es Gottes Wort ist. Wir empfangen es durch unseren Verstand und unsere Gedanken. Aber wir sollten alle diese wunderbare Erfahrung kennen, wenn der Heilige Geist die Bibel benutzt, um tief in unseren Geist zu sprechen. Unsere Gedanken empfangen es dann und unser Mund spricht es aus. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, durchforscht alle Kammern des Leibes, Sprüche 20, 27. Unser Geist ist die Lampe Gottes in uns, sie ist dort, weil Gott sie dorthin gestellt hat. Wenn wir wiedergeboren werden, erwacht unser Geist zum Leben und verbindet sich mit Gott. Er durchforscht alle inneren Teile unseres Herzens. Deswegen, wie ich zuvor schon erwähnte, müssen wir die Fähigkeit entwickeln, den Geist Gottes in uns zu hören. Als Gott begann, mich in der Gabe der Prophetie zu verwenden, bin ich durch die gleichen Kämpfe gegangen wie alle anderen, zu denen ich darüber gesprochen hatte. Das größte Problem ist es, zu wissen, dass es Gott ist, der spricht, und nicht nur meine eigenen Ideen. Wenn du in dieser Gabe wächst und beginnst, seine Stimme von deinen eigenen Gedanken zu unterscheiden, dann habe keine Angst vor Fehlern. Frage Gott nach Bestätigung. Ich war so ängstlich und voll mit Selbstzweifeln, als ich in diesem Dienst begann, aber ich hatte einen tiefen Hunger nach Gott und wollte unbedingt von ihm darin verwendet werden. Ich fastete und betete und schrie nach ihm und weinte. Ich war so unsicher. Ich wollte unbedingt von Gott in der Gabe der Prophetie gebraucht werden. So habe ich Gott fortlaufend um Bestätigung gebeten, dass ich ihn höre und nicht nur mich selbst ständig. Oft, wenn Gott mir eine Prophetie gab und ich zögerte, stand jemand anderer auf und gab dieselbe Prophetie. Ich fühlte mich so beschämt wegen meines Unglaubens und Zweifels, dass ich beschloss, Gott zu gehorchen und ihn mich lehren und korrigieren zu lassen. Ich dachte mir, ich mache lieber Fehler, werde korrigiert und demütige mich selbst und Gott gebraucht mich, als diese wunderbare Gelegenheit zu verpassen, wenn Gott durch mein Leben andere segnen will. Achter Schlüssel, nimm dir die Zeit, eine tiefe Beziehung zu Gott durch Gebet zu entwickeln. Ich bin viele Male gefragt worden, wie ich gelernt habe, im Prophetischen zu fließen und Gott zu hören. Wie zuvor erwähnt, hören wir Gott von innen heraus mit unserem Geist und nicht mit unserem natürlichen, fleischlichen Verstand. Wegen des Dienstes, zu dem Gott mich von Kindesbeinen an berufen hat, war ich mir der geistlichen Welt sehr bewusst und sehr sensibel damit. Wie auch immer, prophezeien zu lernen und sorgfältig auf den Heiligen Geist zu hören waren Fähigkeiten, die entwickelt werden mussten. Als Gott begann, mir Prophetien zu geben, war ich unsicher, ob sie von Gott kamen, ich war sehr ängstlich und sprach nicht aus, was Gott zu meinem Geist gesprochen hatte. Ich hatte aber einen tiefen Hunger danach, Gott mit meinem ganzen Herzen zu dienen und ich wollte ihm um jeden Preis gehorsam sein. Ich verbrachte viel Zeit mit Fasten und Beten, oft für sehr lange sogar bis zu 50 Tagen ohne jede Nahrung. Regelmäßig nahm ich 3 Tage, um zu einer Berghütte oder einem anderen einsamen Platz ohne jede Ablenkung zu gehen, nur mit meiner Bibel und meiner Entschlossenheit, zu lernen, von Gott zu hören. Ich nahm kein Telefon und keinen Computer mit und hatte mit niemandem Kontakt. Nur ich, meine Bibel und Gott, ich zog mich zurück, um zu beten und Gott zu suchen. Ich war so hungrig nach Gott und wollte lernen, ihn zu hören. Es war in dieser Zeit, dass ich die Fähigkeit entwickelte, von Gott aus meinem Geist heraus zu hören. Wir leben in einer schnelllebigen, hektischen Welt, wo Menschen nicht ohne Ablenkung sein können. Das ist eines der größten Hindernisse beim Lernen, Gottes Stimme zu hören und zu prophezeien. Gott spricht zu unserem Geist, tief innen, aber wir füllen unseren Verstand mit so viel Müll und Ablenkungen, dass wir nicht mehr ruhig werden. Da gibt es keine Abkürzungen. Wir müssen lernen, ruhig vor Gott zu werden, unsere Mobiltelefone ausschalten, nicht nur auf lautlos stellen, unsere Computer ausschalten, die Türe hinter uns schließen, und zu beten. Wir müssen lernen, still zu werden. Dann werden wir die Fähigkeit entwickeln, von ihm aus unserem Geist heraus zu hören. Einmal jährlich leite ich ein Jugendcamp in Polen und eines in Österreich. Etwa 100 junge Menschen kommen zusammen, um Gott gemeinsam zu suchen. Für eine Woche sind keine Mobiltelefone, keine Computer, kein Internet, keine elektronischen Geräte erlaubt. Die Menschen lernen, diese Ablenkungen zur Seite zu legen und auf den Geist Gottes in ihrem Inneren zu hören. Viele Menschen heutzutage möchten sich im Prophetischen bewegen, aber sind nicht willig, den Preis dafür zu bezahlen. Sie versuchen, Prediger und Bibelschullehrer zu finden, die ihnen bestätigen, dass es leicht ist, sprich einfach aus, was in deinen Sinn kommt. Ich finde, das ist hinderlich und gefährlich, mir sind zu viele Prophetien untergekommen, die nicht vom Geist Gottes waren. Ich verstehe, dass wir in einer Welt leben, in der wir Computer, Mobiltelefone und das Internet brauchen. Ich bin Gott dankbar für diese wunderbaren Mittel, die uns helfen, in der Arbeit und dem Dienst effizienter zu sein. Wie auch immer, sie sind nur Mittel zum Zweck und müssen auch als solche gebraucht werden. Wenn wir die Fähigkeit von Gott zu hören entwickeln wollen, dann muss es aus unserem Geist kommen und nicht von unserem Fleisch oder den natürlichen Gedanken, oder schlimmer noch, von einer dämonischen Quelle. 9. Schlüssel, bitte Gott täglich, dein Herz zu reinigen. Das ist mein ständiges Gebet seit meiner Teenagerzeit. Ich bitte Gott immer, mein Herz zu erforschen und es von allen egoistischen Motiven und Ambitionen zu reinigen. Wenn wir egoistische Motive haben, werden wir nicht fähig sein, Gott klar zu hören, weil wir das, was Gott sagt, durch unsere egoistischen Wünsche filtern. Sein Wille, nicht unserer, muss unser tiefster Herzenswunsch sein. Täglich müssen wir beten: Herr, dein Wille geschehe, wenn wir Gott hören wollen, aber durch unsere egoistischen, ungeheiligten Wünsche motiviert sind, wird die prophetische Gabe in uns und durch uns nicht rein sein. Lass dies unser tägliches Gebet sein. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Psalm 139, 23 und 24. 10. Schlüssel, stelle Gott Fragen. Entwickle eine intime Beziehung zu Gott. Er ist ja unser Vater und wir sind seine Kinder. Irdische Väter lieben es, mit ihren Kindern zu sprechen. Wie viel mehr liebt Vater Gott es, mit uns zu sprechen? Nachdem du Gott deine Fragen gestellt hast, sitze still und warte darauf, dass er zu dir spricht. Führe ein Tagebuch und lerne seine Stimme kennen. Ich führe ein Gebetstagebuch und schreibe meine Fragen an Gott nieder, dann nehme ich mir Zeit zuzuhören und niederzuschreiben, was ich glaube, dass Gott antwortet. Wenn du das regelmäßig tust, wirst du schnell lernen, zwischen Gottes Stimme und deinen eigenen Gedanken zu unterscheiden. Im Christenleben geht es nicht nur um Wissen, aber auch um Erfahrungen. Wenn du Dinge in deinem Tagebuch festhältst, dann wirst du herausfinden, wo du eigene Wünsche und Gedanken niedergeschrieben hast und du wirst zu unterscheiden lernen. 11. Schlüssel, suche Gott weiterhin. Oft wird Gott nur einen Teil von dem sagen, was er uns vermitteln will. Er tut dies, weil er eine Beziehung mit uns will und möchte, dass wir nachhaken und ihn weiterhin suchen. Gott wird alles versuchen, uns in eine enge Beziehung mit ihm zu ziehen. Wir müssen die Einstellung haben, die Jakob hatte, als er mit Gott rang. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk, und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte: Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. 1. Mose 32, 25 bis 27. Gott liebt dieses Verhalten, wenn seine Kinder darauf beharren, ihm nahe zu kommen. Erinnere dich, wenn er dir nur einen Teil der Antwort gibt, dann ist das oft, damit du ihn weiterhin mit deinem ganzen Herzen suchst.